Dieser Demonstrationszug, den wir von hier aus eben sehen konnten, ist wohl nur eine Teilgruppe des großen Zuges. Ja, jetzt, also der Hauptgruppe. Das Hauptgruß, das kommt jetzt etwa am Ehrendenkmal. Der Rias berichtet über die Demonstration, die frühmorgens in Berlin begonnen hat. Zu Tausenden sind Arbeiter aus den großen Betrieben der Außenbezirke in die Innenstadt gekommen. Die Leute waren sehr angeregt gewesen. Uns erschien das eigentlich gar nicht gefährlich zu dem Zeitpunkt, sondern so ja, fast so ein bisschen Karnevalsumzug, würde ich mal sagen. Klaus Cordon, damals 10 Jahre alt, ist mit einem Schulfreund am Alexanderplatz. Derweil erreicht eine andere Marschkolonne das Haus der Ministerien, das von mehreren Polizeiketten abgeriegelt ist. Wir sind dann auf die zugegangen, Brust an Brust, und haben denen gesagt, ja, wen verteidigt ihr überhaupt? Wen schützt ihr hier? Wir sind doch ein Arbeiter- und Bauernstaat. Das sind alles Arbeiter, sind das hier. Und denen hat also das Herz in den Kniekehlen gehangen. Harry Springstubbe, Maurerlehrling vom Block 40 der Stalinallee. Dann gegen 11 Uhr auf einmal großes Motorengeräusch, sowjetische Panzer. Sie fuhren langsam auf die Menschenmenge zu. Ein Offizier stand in der Luke vom Panzer und gab uns mit Handbewegung zu verstehen, dass wir beiseite gehen sollten. Der Maurer Berthold Falkenthal. Zu den Demonstranten gehört auch der Stahlarbeiter Karl-Heinz Benditz. Er ist mit mehreren tausend Kollegen zu Fuß aus dem 30 Kilometer entfernten Hennigsdorf ins Berliner Stadtzentrum gekommen. Um nicht überrollt zu werden, mussten wir in die umliegenden Ruinen flüchten. Wir gaben aber nicht gleich auf, sondern bewarfen die Panzer mit Steinen. Sie klapperten wie Sparbüchsen, wenn man das Kleingeld darin schüttelt. Wir waren ja vorher schon da auf den Bürgersteigen von den Panzerketten aufgewühlt. Die haben uns ja quasi das Material geliefert, ohne dass wir die Steine rauspopeln mussten. Der Westberliner Lehrling Hans-Peter Krüger und Manfred Karl Kehrhahn, ein Elektriker, ebenfalls aus dem Westteil Berlins, erinnert sich. Dann gab es Leute, die sind auf der Panzer aufgesprungen. Der Panzer hat die versucht runterzuwerfen, hin und her fahren, dann den Schützturm immer gedreht, damit er die abwirft. Am Marx-Engels-Forum haben Demonstranten eine Panzersperre errichtet. Weiter in Richtung unter den Linden. Wieder an einem umgestürzten und brennenden PKW vorbei. Es ist Krieg. Auf der Straße liegen 2 Tote, vermutlich von Panzern überfahren. Der Student Peter Sübtitz. Bestürzung bei ihm, Erleichterung aber bei der SED-Aktivistin Käthin Mirke. Als die Nachricht kam, dass vom Stadtrand her sowjetische Panzer anrückten, fielen wir uns in die Arme, weil nun der Spuk sicherlich bald zu Ende gehen würde. Martin Hartung, ein Regierungsangestellter, beobachtet gegen Mittag, wie junge Leute die rote Fahne vom Brandenburger Tor holen. Kurz darauf gibt ein sowjetischer Offizier Befehle an 3 vorgefahrene Panzer. Und in dem Moment warfen die ihre Motoren an und fingen an zu fahren, nahmen ihre Verhüllung vom MG oben ab, ja, und fingen an, in die Luft